Sagen aufs Gewalt durch die Welt, sagen mit Neuf, ein großes Jahr, die mir heute neben Neuf, und auch du nordlich jetzt, wie es neu in der Welt, wenn aufs, das ist so weh.